Stuttgart, Bahnhofsvorplatz am vergangenen Montag. Bei uns vom Weltladen gibt's obenbleibend Schokolade. Fair gehandelte Schokolade, Marke Marc de Champagne. Tausende von Menschen strömen zur Bühne der 100. Montagsdemo gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Die einen essen obenbleibend Schokolade, die anderen tragen die neongrünen K21-Schals. K21, die Abkürzung steht für einen erweiterten Kopfbahnhof, den die Gegner statt des Tiefbahnhofs fordern. Fast alle Demonstranten haben sich Buttons oder Sticker angeheftet mit mehr oder weniger fantasievollen Sprüchen. Zum 100. Mal Ja zum Ausstieg, ein Selbstdenker, den vertraust du noch oder denkst du schon, die renitente Rentnerin, Yes we cancel, den Mutbürger, der Ja sagt zum Ausstieg. Oder einfach Ja zum Ausstieg. Das ist der Slogan, mit dem die Gegner seit Wochen Wahlkampf für die Volksabstimmung am kommenden Sonntag machen. Ich darf Ihnen heute Abend mitteilen, wir sind zurzeit 11.000 bis 12.000 auf diesem Platz. Und was gibt es für eine schönere und aussagekräftigere Bestätigung für unseren Widerstand und für unsere erfolgreiche Kampagne Ja zum Ausstieg? Eine der Rednerinnen ist Brigitte Dahlbender, die Sprecherin des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Die Landesvorsitzende des BUND ist in den fast 2 Jahren der Montagsdemonstrationen so etwas wie eine Ikone des Widerstands geworden. Ebenso der Schauspieler Walter Sittler, der seine Auftritte stets mit großem Pathos zu inszenieren weiß. Es ist immer wieder bewegend, hier zu stehen und vor so vielen Leuten, die das Richtige tun wollen und durchsetzen wollen, sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Die Argumente gegen Stuttgart 21 sind bekannt. Zu teuer, mit Baukosten von über 4,5 Milliarden Euro, nutzlos, mit weniger Gleisen als der heutige Bahnhof. Die Gegner rechnen sowieso damit, dass die Deutsche Bahn als Bauherr ihre Kostenkalkulation nicht halten kann. Außerdem führen sie die Risiken beim Tunnelbau an und die Ungewissheit, wie sich eine gewaltige Baugrube auf die Stuttgarter Mineralwasserquellen auswirken wird. Immer wieder ist von neuen Taschenspielertricks der Bahn die Rede. Beim Stresstest schimpft etwa Brigitte Dahlbender, habe die Bahn manipuliert. Es ist doch kaum zu glauben, dass die Bahn hingegangen ist, für den Stresstest die Kriterien von risikobehaftet rauskopiert in wirtschaftlich optimal und nach den Kriterien ist der Stresstest geprüft worden. Und das nenne ich Manipulation. Eine Behauptung, der die Bahn widerspricht. Aber auch die Stuttgart 21-Befürworter aus der Politik, CDU, SPD und FDP, werden stets mit Kritik überschüttet. Deren Argumentation kommentieren die Demonstranten regelmäßig auf ihre Weise. Ganz anders, nämlich ruhiger, geht es auf der anderen Seite zu. Die Bahnhofsbefürworter sind seit Tagen mit ihrem Infomobil im Großraum Stuttgart unterwegs. Wo immer sie anhalten, laden sie das Laufpublikum ein zu einer Tour durch den neuen Bahnhof oder zu einer Fahrt auf der neuen Schnellbahntrasse von Stuttgart nach Ulm. Auf großen Bildschirmen laufen animierte Videoclips. Wir haben das Projekt eingeteilt in 6 große Abschnitte. Von Ökologie über den neuen Bahnknoten, über die städtebaulichen Chancen bis hin zur Infrastruktur. Haben das dargestellt in Präsentationen, die auf Berührungsbildschirmen laufen. Und wir sind immer selbst hier, das heißt, uns kann man persönlich Fragen stellen. Und das ist auch das, was hier hauptsächlich läuft tatsächlich. Adrette junge Herren im Anzug informieren über die Argumente pro Stuttgart 21. Zum Beispiel über den Zeitgewinn, den man als Bahnreisender künftig auf der Strecke von Stuttgart nach Ulm hat. Das Infomobil ist ein nagelneuer, mit aufwendiger Technik ausgestatteter Minisattelschlepper, auf dem die Namen der Sponsoren stehen. Daimler, Südwestmetall, Trumpf. Die baden-württembergische Wirtschaft steht fast geschlossen hinter dem gigantischen Bahnprojekt. Die Unternehmen wollen eine moderne Infrastruktur, die Manager bangen um die Qualität des Standortes. Ihre Unterstützung für die Kampagne fällt entsprechend großzügig aus. Infomobil, Kinospots, Plakat- und Zeitungswerbung, auch die adretten jungen Herren werden für ihren Einsatz bezahlt. Allein 1 Million soll außerdem eine Broschüre gekostet haben, die in diesen Tagen landesweit in den Briefkästen landet. Ausgezeichnet die Darstellung. Vor allen Dingen werden hier echte Fakten aufgezeigt, im Gegensatz zu dem, was wir von den Gegnern des Bahnhofs hören. Ich bin absolut für den Bahnhof. Ich war von Anfang an für den Bahnhof. Sagt ein älterer Herr mit strammer Haltung voller Überzeugung. Dann gibt es noch die Unentschlossenen, die noch nicht wissen, wie sie übermorgen entscheiden werden. Für einen Laien ist es schwer, beinahe unmöglich, die Argumente und Informationen der beiden Seiten zu bewerten. Obwohl seit über 15 Jahren geplant wird, das Projekt durch alle parlamentarischen Instanzen ging, Stuttgart 21 bleibt umstritten. Die Gegner sagen, dass ein unterirdischer Durchgangsbahnhof weniger leistet als der jetzige Kopfbahnhof. Die Befürworter sagen das Gegenteil. Die Gegner behaupten, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird, werden endlich viele andere Nahverkehrsprojekte in Baden-Württemberg realisiert. Die Befürworter dagegen betonen, nur wenn Stuttgart 21 kommt, wird sich auch der Nahverkehr im Land verbessern. Egal, wie die Volksabstimmung auch ausgehen mag, es kommen immense Kosten auf die Steuerzahler zu. Entweder die Baukosten oder bei einem Ausstieg Forderungen nach Schadenersatz. Die eine Seite sagt, wir haben Ausstiegskosten von 350 Millionen oder 400 Millionen. Die andere Seite sagt, es sind Ausstiegskosten von mindestens 800 Millionen bis zu 2 Milliarden. Sie kriegen ja nur Aussagen. Fakten kriegen sie keine präsentiert. Es hilft zum Schluss nicht wirklich weiter. Auch das Infomobil bringt mich jetzt nicht zum abschließenden Punkt, dass ich sage, jetzt kann ich entscheiden. Dennoch gilt, der Umgangston zwischen Gegnern und Befürwortern hat sich verändert. Vor einem Jahr noch, als im Schlossgarten Wasserwerfer im Einsatz waren, kochten bei Diskussionen schnell die Emotionen hoch. Zwischenzeitlich ist der Ton nicht mehr so rau. Auch der Tübinger Politologe Hans-Georg Wehling stellt fest, dass es in diesem Wahlkampf, abgesehen von vereinzelten Lügenpackrufen, verhältnismäßig gesittet zugeht. Untereinander gehen die Gegner verhältnismäßig sanft um, also bei aller Aufheizung, bei aller emotionalen Mobilisierung, die das Thema hat, ist es verhältnismäßig ruhig. Die grün-rote Landesregierung hatte stets die Hoffnung, dass eine Volksabstimmung das Land und die Koalition selbst befrieden kann. Denn die Grünen sind gegen, die SPD ist zumindest in großen Teilen für den neuen Bahnhof. Weshalb sie sich im Koalitionsvertrag darauf einigten, die Bürger entscheiden zu lassen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Es ist ja mit der Sinn des ganzen Verfahrens, dass dadurch, dass das Volk das letzte Wort hat, es auch das letzte Wort hat. Wehling glaubt daran, dass der Auseinandersetzung um Stuttgart 21 durch das Plebiszit die Schärfe genommen werden kann. Er sieht sich durch eine jüngst veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest DIMAP bestätigt. Wenn 95% der Befragten gesagt haben, die akzeptieren das Ergebnis, dann wäre die Befriedung erreicht. Nur 4% sagen ja, sie würden weitermachen. Das sind in Anführungsstrichen die Parkschützer, damit muss man rechnen. Aber die überwältigende Mehrheit ist dann ruhig. So muss man das Ergebnis von Infratest DIMAP interpretieren. Aus der Umfrage geht weiter hervor, dass es erstens wohl eine hohe Wahlbeteiligung geben wird und dass zweitens die Bahnhofsbefürworter mit einer knappen Mehrheit rechnen können. Zur Stimmabgabe aufgerufen sind 7,8 Millionen wahlberechtigte Baden-Württemberger. Und draußen im Land scheint die Stimmung eine andere zu sein als im Großraum Stuttgart. In der Landeshauptstadt versammeln sich tausende Gegner auf der Montagsdemo und nur wenige steigen ins Infomobil der Befürworter ein. In Schwäbisch Hall dagegen, einer 35.000 Einwohnerstadt 80 Kilometer nördlich von Stuttgart, füllte der grüne Verkehrsminister Winfried Herrmann bei einer Veranstaltung gegen das Projekt gerade mal einen Theatersaal mit 100 Plätzen. Herzlichen Dank, dass Sie heute Abend gekommen sind. Und die Frage, die ich jetzt am Anfang an Sie habe, wer von Ihnen ist noch nicht entschieden? Bitte melden. Keiner meldet sich, denn Herrmanns Zuhörer sind gegen Stuttgart 21 und für den Ausstieg des Landes aus dessen Finanzierung. Denn darum geht es dem Wortlaut nach bei der Volksabstimmung. Die Anhänger der grünen Regierungspartei sind auch im weiten Land eher gegen Stuttgart 21, aber dennoch sind Gegenden wie Hohenlohe, nördlich von Heilbronn, oder Oberschwaben Richtung Bodensee das Revier der Befürworter. Und jetzt fragen mich Menschen natürlich in Ulm, wie wahrscheinlich in Ravensburg und anderswo, was haben wir jetzt mit Stuttgart 21 zum Tun? Was geht uns das an? Ob der Bahnhof so rum oder so rum baut wird? Hauptsache Zug fahren. Ivo Gönner, der populäre Oberbürgermeister von Ulm, ist ein glühender Befürworter. Der SPD-Politiker füllt die Oberschwabenhalle in Ravensburg zumindest ein bisschen. Und natürlich hat er eine Antwort auf seine eigene Frage. Mit Stuttgart 21, so Gönner, steht und fällt die ebenfalls geplante Schnellbahntrasse nach Ulm, mit der die Fahrzeit der Züge zwischen der Landeshauptstadt und der Landesgrenze zu Bayern von mehr als einer Stunde auf 27 Minuten schrumpfen würde. Und Bahnchef Rüdiger Grube widerspricht einem Argument der Gegner, wonach sich durch den Bau in Stuttgart die Elektrifizierung der Südbahn von Ulm zum Bodensee verzögern würde. Es sind alles Verschwörungstheorien. Zu sagen, dass Stuttgart 21 allen anderen Projekten das Geld wegnimmt, ist wirklich, entschuldige, wenn ich das so sage, entspricht nicht der Wahrheit. Wir werden die Südbahn elektrifizieren. Die Ravensburger hören aufmerksam zu. Und es ist spürbar, dass sich die Bevölkerung in wirtschaftlich aufstrebenden Städten wie Biberach, Ravensburg oder Friedrichshafen geradezu nach einer besseren Anbindung an Ulm und Stuttgart sehnt. Hinzu kommt, dass im konservativen Oberschwaben das Vertrauen in das, was Bürgermeister, Landrat und Bahnchef sagen, im Zweifelsfall größer ist als die Sympathien mit den Protestierern in Stuttgart. Es wäre wirklich Geldverschwendung, wenn man jetzt aussteigt und dafür viel Geld ausgeben muss. Wir wären total abgehängt in der Region. 3 Stunden zum Flughafen Stuttgart ist undenkbar. Auch wenn es so aussieht, als ob die Menschen in den ländlichen Räumen von Baden-Württemberg eher für Stuttgart 21 eintreten, auch wenn Umfragen eine Mehrheit für den Weiterbau des Milliardenprojektes prognostizieren, auch wenn die Wahlbeteiligung unerwartet hoch sein dürfte und auch wenn das Quorum mit 33% fast unerreichbar ist, denn rund 2,5 Millionen Menschen müssten für den Ausstieg stimmen, das Ergebnis der Volksabstimmung steht dennoch keineswegs fest. Noch ist die Zahl der Unentschlossenen groß, noch hofft der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf ein, wie er selbst sagt, Wunder, noch ist der Wahlkampf nicht zu Ende. Und so werden im politischen Stuttgart 3 Szenarien durchgespielt, wie es nach dem Sonntag weitergehen könnte. Szenario 1. Die Bahnhofsbefürworter haben, wie prognostiziert, die Mehrheit, wobei es egal ist, ob die eine oder andere Seite das Quorum erreicht. Wenn man Bahnchef Grube glaubt, dann werden die Bauarbeiten in Stuttgart schnell wieder angegangen. Noch in diesem Winter sollen die restlichen Bäume im Schlossgarten gefällt und der Südflügel des Bahnhofs abgerissen werden. Nach Überzeugung des Politologen Hans-Georg Wehling wird es dann zwar noch Proteste dagegen geben, aber nur noch ein Bruchteil von den bisherigen Dimensionen. Ich habe den Eindruck, die Leute in Stuttgart und Umgebung haben die Nase voll von dem Streit. Sie haben dann einen guten Grund zu sagen, naja, wir haben alles versucht, wir haben Proteste organisiert und mitgemacht, hat alles nichts geholfen, wir resignieren. Ähnlich sieht es der Fraktionschef der Landtags-SPD, Klaus Schmiedl. Er ist der Überzeugung, dass das Thema für die grün-rote Koalition dann erledigt ist. Er glaubt fest daran, dass dann auch die meisten Baden-Württemberger den neuen Bahnhof akzeptieren werden. Hitzige Diskussionen in Familien oder am Arbeitsplatz, die hören dann auf, weil dann hat das Volk einfach gesprochen. Aber es wird immer noch ein paar Widerständler geben, die ihren Lebensinhalt in Widerstand gegen dieses Projekt gefunden haben. Da wird es eine Weile dauern, aber ich finde, das kriegt man dann in den Griff, wenn mal der Rückhalt doch von größeren Teilen der Bevölkerung weg ist. Sollte die Volksabstimmung am Sonntag mit einem Ja zu Stuttgart 21 enden, gelten die unterzeichneten Verträge. Und die Landesregierung hat die Pflicht, das Projekt zu fördern. Was dem grünen Verkehrsminister Winfried Herrmann, einem eingefleischten Stuttgart 21-Gegner, sicher nicht einfach fallen wird. Herrmann hat ein Problem. Mein Politologe Wehling trocken. Was er mal vorher angedeutet habe, er würde dann eben zurücktreten. Das hat er ja wieder zurückgenommen. Der Bahnhof sei ja nicht alles. Er hat ein Problem, ja. Und wie weit er damit fertig wird, wird sich zeigen. Eine wichtige Frage wird dann sein, wird die Bahn, wie sie seit Monaten beteuert, die Kostenobergrenze von gut 4,5 Milliarden für den neuen Bahnhof einhalten oder nicht? Wenn ja, ist alles gut. Falls nicht, was bei einem Projekt in dieser Größenordnung durchaus normal wäre, ist die spannende Frage, was dann passiert. Im Vertrag zwischen Bahn und Land gibt es dazu eine sogenannte Sprechklausel, die besagt, dass sich beide Seiten zusammensetzen und darüber reden müssen, wie es weitergeht. Im grün-roten Koalitionsvertrag heißt es allerdings, dass das Land nicht bereit ist, auch nur einen Cent mehr als den von der Vorgängerregierung versprochenen Anteil in Höhe von rund 900 Millionen Euro zu tragen. Doch Bahnchef Rüdiger Grube interessiert der Koalitionsvertrag nicht. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk macht er seine Interpretation der Sprechklausel deutlich. Notfalls zieht er vor Gericht. Wenn über 4,526 Milliarden, was wir alle nicht hoffen, der Betrag darüber hinausgeht, dann gibt es eine Sprechklausel, dann muss man sich hinsetzen mit den Partnern. Die Bahn hat eine Bauverpflichtung, das heißt, wir werden den Bau weitermachen. Wenn wir keine Einigung finden, wie mit Mehrkosten umzugehen ist, dann wird das genauso rechtlich eine Lösung herbeigeführt, wie das in ganz normalen Themen der Fall ist. Also in die Ecke setzen und sagen, so nach dem Motto, ich nicht, gibt es hier nicht. Szenario 2. Mit einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen wird am Sonntag ein Ausstieg aus Stuttgart 21 gefordert, allerdings das für die Gültigkeit der Volksabstimmung erforderliche Quorum nicht erreicht. Rechtlich wäre die Situation vergleichbar mit Szenario 1. Die Volksabstimmung wäre gescheitert, die Bahn könnte weiterbauen. Denn nur mit dem Erreichen des Quorums würde das Ausstiegsgesetz zu Stuttgart 21 in Kraft treten, ansonsten bleiben die alten Verträge gültig. Und die hat noch die schwarz-gelbe Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Günther Oettinger unterzeichnet. Das heißt, die Bahn baut, Land, Bund, Region und Stadt Stuttgart zahlen. Nur politisch wäre diese Situation schwieriger. Denn die Gegner des Projektes würden nicht resignieren, im Gegenteil, sie würden sich moralisch im Recht sehen. Für genau diesen Fall hofft etwa die Aktionsbündnissprecherin Brigitte Dalbender darauf, dass die Landesregierung auf die Mehrheit hört und das Bahnprojekt stoppt. Ich denke, wenn es eine Mehrheit gibt für ein Ja zum Ausstieg, dann wird die Bevölkerung und der Widerstand weitermachen, um den Druck aufrechtzuerhalten, damit die Politik dieser mehrheitlichen Willensbekundung auch Rechnung trägt. Allerdings hat sich Regierungschef Winfried Kretschmann in diesem Punkt unmissverständlich geäußert. Ein letztes Mal an diesem Mittwoch bei einer Rede im Landtag. Wenn das Quorum nicht erreicht wird, ist das Ausstiegsgesetz gescheitert. Die Bahn hat Baurecht und dann wird sie weiterbauen. Wir werden das durchsetzen. Auf den Ministerpräsidenten, meint Hans-Georg Wehling, wird es ankommen. Denn Winfried Kretschmann wird aller Voraussicht nach gezwungen sein, viele Wähler zu enttäuschen, die wegen ihm bei der Landtagswahl am 27. März für die Grünen gestimmt haben. Die Gegner erwarten, auch diejenigen, die Grünen gewählt haben, dass die Regierung sich da querlegt für die Bahn. Und wenn die Regierung das einfach nicht kann, gehe davon aus, dass Kretschmann dann eben mit seiner landesväterlichen Attitude immer wieder sagt, Leute, wir haben ja alles versucht und mehr ist da nicht zu machen. Aber klar ist auch, dass Kretschmann nichts mehr fürchtet als neue gewalttätige Ausschreitungen im Stuttgarter Schlossgarten. Derzeit wird der Teil des Schlossgartens, in dem für den Weiterbau Bäume gefällt werden müssen, von einigen 100 Stuttgart 21 Gegnern besetzt. Der Park müsste geräumt, die komplette Baustelle mit massiven Polizeikräften abgesichert werden. Szenario 3. Die Volksabstimmung ist erfolgreich, die Gegner haben die Mehrheit und erreichen das Quorum. Dann müsste Baden-Württemberg als einer der Projektpartner aus Stuttgart 21 aussteigen. SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedl. Dann wird die Landesregierung geschlossen, also auch mit der SPD, die Verträge kündigen. Dann kommen schwierige Verhandlungen mit der Bahn, weil die dann natürlich ihren Schadensersatz einfordert. Schadenersatz zum einen für das Geld, das die Bahn bislang schon in Stuttgart 21 investiert hat. Schadenersatz aber auch für entgangene Gewinne, mit denen der Konzern für den Verkauf der frei werdenden Gleisflächen an die Stadt Stuttgart bereits gerechnet hat. Für die Landesregierung, erst seit 8 Monaten im Amt, wäre das Thema damit aber noch lange nicht beendet, glaubt Hans-Georg Wehling. Er ist der Überzeugung, dass zwischen den Grünen und der SPD der Koalitionsstreit dann erst richtig losgehen wird. Das wird die Koalition ein weiteres Jahr mindestens belasten. Es besteht überhaupt keine zeitliche Möglichkeit mehr, andere Probleme und andere Aufgaben, die die Koalition sich gesetzt hat, durchzuführen. Man ist viel zu stark beschäftigt mit der Frage, wie kriegen wir den Ausstieg hin? Es ist also noch keineswegs sicher, dass die Volksabstimmung am Sonntag den Konflikt in Baden-Württemberg und innerhalb der Landesregierung befrieden wird. Die Hoffnung besteht, aber auch die Befürchtung, dass der Streit um Stuttgart 21 munter weitergeht. Auf der 100. Montagsdemonstration in dieser Woche jedenfalls haben sich die Gegner schon einmal für kommenden Montag zur 101. verabredet. Der Protest nach der Volksabstimmung ist also bereits organisiert. Ja, dann kommen wir wieder zum Demonstrieren. Der Herr Kretschmann träumt, wenn er denkt, dass das befriedet. Der Protest geht nachher weiter. Ich gehe wieder hin, natürlich, ganz klar.